Ja, das ist ein bisschen schwerer für mich. Das Lesen gerade über Algebra hat mir nicht so viel gebracht. Aber dann mich doch irgendwie inspiriert, aus welchem Grund auch immer. Das ist sehr wichtig. Man befasst sich mit etwas und irgendwie bastelt dann das Gehirn aus der Erinnerung und so weiter wieder was zusammen, dass du es doch nutzen kannst. Das, worum es geht, ist ja eigentlich die Mathematik zu beschreiben. Es soll ja ein Buch über die Mathematik selbst werden, um gerne abzuschweifen, gerne zu schauen, was es um einen herum doch alles so gibt. Und gerne meinetwegen mit Programmierideen, mit allen möglichen Vorstellungen über soziale Systeme, Vorstellungen, kann man gerne machen. Aber es ist ja eigentlich der Zugang zur Programmiersprache über die Mathematik. Und gerne nehme ich C++. Und ich habe mir Vektoranalyse ausgesucht, weil ich eben Tensoren sehr interessant finde und nicht wirklich einen Zugang bisher mir da verschafft habe. Und so ist es dann gleichzeitig ein Buch darüber, wie man sich mit einem gewissen Vorwissen etwas erschließen kann. So, Mathematik bedeutet eben das Spielen mit der Mathematik selbst und nicht nur das Spielen mit Zahlen. Im Grunde genommen ist es nichts weiter, jegliche Idee, was du stellvertretend für irgendwas machen, also halten kannst. Und du darfst sogar sagen, dass dieses etwas sich auch transformieren darf. Wenn du dann sagen würdest, so, das ist ein Legostein und das ist ein gelber Legostein und der ist immer so und so, das ist noch lange keine Mathematik. Du kannst genauso gut sagen, das ist zwar dieser gelbe Stein, aber er hat da eine Kante und außerdem ist da leicht blau angelaufen und hier und da. Das kannst du über Transformationen und vielleicht sogar über Tensoren einfach so handhaben, dass irgendein Einfluss dafür gesorgt hat, dass natürlich blau, grün oder gelb noch ein bisschen tiefer gelb in deinen Lego-Stein reingekommen ist oder dass der dann eben transformiert ist aus bestimmten Datenweisen und überhaupt. Also das ist nicht richtig, dass Mathematik einfach nur als Lego-Baukastensystem zu sehen ist. Mathematik ist sogar oder erst recht Fantasie. Punkt.